Schritt C, Übung 16. A. Mein Freund heißt Klaus. Er ist groß und isst meistens sehr viel. Deshalb ist er auch ein bisschen dick. Er macht auch selten Sport. Fußball im Fernsehen findet er besser. B. Du trinkst ja nur Mineralwasser und isst nur Brot. Was ist denn passiert? C. Reisen ist mein Hobby. Das macht mir Spaß. Ich habe schon 30 Städte besucht. D. Hallo Susanne. Du musst schnell nach Hause kommen. Ich habe schon wieder meinen Schlüssel vergessen.